Über viele Abende kamen sich die Kellnerin und der Detective im Gewirr aus Stimmen und Volksmusik näher. Schließlich offenbarte Petrosino seine Gefühle erst Adelina und danach ihrem Vater. Der Detective war keine üble Partie. Er hatte ein festes Einkommen, galt als arbeitsam und ehrlich und war ein Held für viele Italiener. Und eine italienische Witwe, über 30, hatte Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika nicht sehr viel Auswahl. Dennoch stand Petrosino ein böses Erwachen bevor. Saolino stimmte der Hochzeit nicht zu. Der Grund? Der Detective musste ständig Attentate fürchten, und Saolino, der hatte zusehen müssen, wie seine Tochter unter dem Verlust ihres ersten Gatten gelitten hatte, wollte ihr die Trauer um einen zweiten wohl ersparen. Vielleicht fürchtete er auch, eine Bombe der Black Hand könnte früher oder später in Petrosinos Wohnung detonieren und Adelina mit in den Tod reißen. Petrosino gab nicht auf. Er war verliebt und würde so lange wie nötig auf Adelina warten. Vielleicht glaubte er, Saolino würde nach einigen Abendessen und Gesprächen schon noch nachgeben. Also kam er immer wieder um die Abenddämmerung ins Lokal, hängte seine Melone an den Haken und setzte sich an einen Tisch mit rot-weiß kariertem Tischtuch, wo Adelina ihn bediente. Außerhalb des Restaurants trafen die beiden sich offenbar nie. Die Rituale der Brautwerbung in der Mott Street konnten ebenso streng sein wie in den konservativsten Dörfern Kalabriens. Jahrelang aß Petrosino bei Saolino, doch der verweigerte standhaft seinen Segen. So nickte der Detective seiner Adelina bloß freundlich zu und bestellte Pasta und Chianti. Das Warten machte ihn furchtbar nervös, schrieb ein Biograf über Petrosinos Restaurantbesuche. Seine Freunde glaubten, das läge an der Gefahr, der er sich an einem derart ungeschützten Ort aussetzte. Doch vielleicht schmerzte den Detective auch die Nähe zu der braunäugigen Kellnerin, die er so gern an seiner Seite gewusst hätte. Falls die Wut, die ihn packte, wenn er gegen Saolino beim Kartenspiel verlor, sich noch aus einer anderen Quelle speiste, behielt Petrosino das für sich. Hatte er nicht selbst vor einigen Jahren gesagt, in seiner Branche werde zu viel gestorben und das dürfe man einer Frau nicht zumuten? An eben diese Regel sollte er sich nun halten. Falls Joe und Adelina je überlegten, Hals über Kopf miteinander durchzubrennen, wie es die Amerikaner häufig machten, taten sie das im Geheimen. Anscheinend dachte der Detective nie daran, New York zu verlassen. Dort war seine Lebensaufgabe, und die war noch nicht erledigt. Obendrein war er in vielerlei Hinsicht ein traditioneller Italiener, mit allen Werten, die dazugehörten. Mit Adelina wegzulaufen, wäre unfassbar respektlos gegenüber ihrem Vater gewesen. Also tat er nichts. In ganz New York litten Familien darunter, dass man ihnen die Kinder raubte, ihre Träume zunichte machte, sie in den Bankrott trieb, sie ermordete und ihnen den Glauben an Amerika nahm. Doch Petrosino war vielleicht der einzige Feind des Bundes, der für diese Feindschaft dadurch büßte, die Frau, die er liebte, nicht heiraten zu dürfen.